بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من استنى بسنته واتبع هداه. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليبي بريدان شفاستن الدين في مخن فايتا إن شاء الله تعالى إن أصول الثلاثة دي دغاي فوندمنت فون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Das ist der zweite Unterricht. Der Sheikh rahimahullah ta'ala sagt in den drei Fundamenten: Wisse, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir barmherzig sein, dass es für jeden Muslim und jede Muslima Pflicht ist, die folgenden drei Grundsätze zu verstehen und nach ihnen zu handeln. Er sagt: Wisse, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir barmherzig sein, dass es für jeden Muslim und jede Muslima Pflicht ist. Wir haben gesagt, ein Muslim und eine Muslima ist ein Gott ergeben, aber wer ist der Muslim und wer ist die Muslima? Ein Muslim ist jemand, der die zwei Glaubensbekenntnisse ausspricht, an sie glaubt und das tut, was sie beinhalten und nichts tut, was diese zwei Glaubensbekenntnisse zerstört. Yani, dass ihm aus dem Islam austreten lässt. Weil wir wissen, jemand wird Muslim, indem er an die zwei Glaubensbekenntnisse glaubt, sie ausspricht und danach handelt und nichts macht, was sie ungültig macht. Und was sind diese zwei Glaubensbekenntnisse? Das sind Ashhadu an la ilaha illallah, ich bezeuge, dass es keinen Ilah gibt außer Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Yani, das Bezeugnis, und das Bezeugnis kann nur aus Wissen entstehen. So sagt der Sheikh rahimahullah, dass es Pflicht ist, für uns diese drei Grundsätze zu lernen. Das heißt, man darf in diesem Bezug nicht unwissend sein. Und man muss in diesem Bezug, barakallahu fikum, Wissen haben. Was sind diese drei Grundsätze, was der Sheikh rahimahullah, rahmatan wasi'a, meint? Er sagte: Wisse, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir barmherzig sein, dass es für jeden Muslim und jede Muslima Pflicht ist, diese drei Grundsätze zu verstehen und nach ihnen zu handeln. Diese drei Grundsätze zu verstehen und nach ihnen zu handeln. Und wer ist eigentlich von dem Muslim und der Muslima angesprochen? Wir haben gesagt, was wir definiert haben, was ein Muslim und eine Muslima ist. Und gemeint ist derjenige, der verantwortlich ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, der das gewisse Alter erreicht hat, yani baligh ist. Ob er ein Mann ist oder eine Frau, ein freier Mensch oder ein Sklave oder ein Gefangener. Tayyib, für jeden ist es verpflichtet. Also es ist ein Fard al-Ain, wie wir schon mal erklärt haben. Und der Sheikh Ibn Qasim rahimahullah ta'ala sagt, wer dies lässt, er wird bestraft bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, dass man nicht nur das Wissen davon hat, sondern auch danach handelt. So sagt Ibn Qasim rahimahullah, das Wissen über diese drei Grundsätze, den Glauben danach, die Bedeutung zu verstehen, tayyib, und das Handeln nach dem, was es beinhaltet. Warum? Er sagt, weil die Taten die Früchte des Wissens sind. Weil die Taten die Früchte des Wissens sind. So sagt der Rahimahullah, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab sagt, erstens, der erste Grundsatz ist, Allah erschuf uns, gab uns angemessene Versorgung, also Ar-Rizq, und ließ uns nicht ohne Führung. Vielmehr schickt er uns einen Gesandten, wer ihm gehorcht, wird ins Paradies eingehen, und wer ihm nicht gehorcht, wird in die Hölle eingehen. Der Beweis ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die ungefähre Bedeutung: Wir haben zu euch ja einen Gesandten als Zeugen über euch gesandt, so wie wir zu Pharaon einen Gesandten sandten. Es widersetzte sich Pharaon dem Gesandten, der ergriffen wie ihn mit hartem Griff. Surat al-Muzammil, Vers 15 und 16. Er sagte, rahimahullah, wisse als allererstes, dass Allah Azza wa Jal uns erschaffen hat, dass du die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala bist. Nicht nur du, auch das, was du alles siehst und was existiert. Alles ist ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala. Alles ist erschaffen. Die Menschen, die Engel, die Djinn, bis auf eine Sache: der Koran unter uns. Warum? Weil der Koran ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala, Er subhanahu wa ta'ala hat es ausgesprochen. Und was von Allah subhanahu wa ta'ala selbst ist, ist nicht erschaffen. Tayyib, das ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, was nicht erschaffen ist, das ist der Koran. Alles andere ist erschaffen. Alles andere ist erschaffen. So erkennst du, dass Allah subhanahu wa ta'ala dein Schöpfer ist und der Schöpfer von allem. Und wenn du erkennst, dass er der Schöpfer ist, Al-Khaliq auf Arabisch, dann kann er mit seinem Besitz tun, was er möchte, nämlich mit seiner Schöpfung. Und du bist und ich bin ein Teil seiner Schöpfung. Dann sagt er, rahimahullah, wa razaqana, und er versorgte uns. Kurz, Allah subhanahu wa ta'ala erschaffte uns. Ja, und warum erschaffte uns Allah? Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens, barakallahu fikum, ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala selbst in seinem Buch sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Damit sie mir dienen? Ja'ni, damit sie mich einzig und alleine anbeten, mir nichts beigesellen. Und wie beten sie mich an? Genauso wie ich es möchte, dass man mich anbet, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie? Indem man den Islam annimmt und den Islam praktiziert, aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala, ohne ihn subhanahu wa ta'ala was beizugesellen. Derjenige, der Verstand hat, wird dazu kommen, dass er nicht einfach so erschaffen worden ist. So sagt Allah, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَهُ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Meint ihr denn, wir hätten euch einfach so zum Spiel und Spaß, zur Zeitvertreibung erschaffen und ihr werdet nicht zu uns zurückkommen? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ebenfalls, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَيُّتْرَكَ سُدَى. Denkt der Mensch, er wird einfach so gelassen? Imam al-Shafi'i sagt, denkt der Mensch, ihm wird nicht befohlen und verboten? O Diener Allahs, du bist erschaffen worden für einen Zweck. Und der Zweck und der Sinn deines Lebens ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest. Ob deine Seele das will oder nicht. Und ob die ganze Welt dagegen steht oder nicht. Wir sind aus einem Grund erschaffen. Und wir haben einen Schöpfer. Und dieser Schöpfer will, dass wir ihn einzig und alleine anbeten. Das ist sein Recht. Und sein Recht muss erfüllt werden. Wenn sein Recht nicht so erfüllt wird, wie er das will, du wirst sterben und zu ihm zurückkommen. Und wenn du stirbst als Kafir, wirst du ewig in die Hölle kommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nicht nötig. Und hat mich nicht nötig. Er braucht nicht deine Ibadah. Nur du brauchst Allah. Und du brauchst die Ibadah. Und du brauchst das Paradies. Und du brauchst die Barmherzigkeit Allahs. Und wie erreichst du diese Barmherzigkeit Allahs? Indem du Allah gehorchst und handelst nach dem, was Allah dir befohlen hat. Indem du viel Gutes tust. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, freut euch nicht. Keiner kommt ins Paradies durch seine Taten. Daraufhin sagten sie, auch nicht du, o Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, auch nicht ich, außer Allah erbarmt sich mir. Meine Brüder und meine Schwestern, nicht, dass du jemand von denen bist, die sagen, ich habe den Iman im Herzen, aber keine Tat. Wallahi, so jemand, der sagt, ich glaube und er handelt nicht, er betet nicht. Dieser ist kein Muslim. Und keiner der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam hatte eine andere Meinung diesbezüglich. Denn auch wenn ihr den Koran liest, dann sagt immer Allah subhanahu wa ta'ala, und diejenigen, die glauben, yani diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben an mich und das, was ich herabgesandt habe an meinen Gesandten und das, was er euch verkündigt hat, und die rechtschaffen handeln. Allahu Akbar. Der Iman besteht aus drei Sachen. Aus dem Glauben, aus der Aussprache und den Handeln mit deinem Körperteilen. Er steigt durch die Gehorsamkeit Allahs gegenüber und sinkt durch die Ungehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Der Iman kann nicht vorhanden sein ohne Taten. Ich meine mit den Taten, die Taten, die dein Iman bestehen lassen. Und das Mindeste ist nach dem Tauhid, die Praxis vom Tauhid. Und das sind mindestens die 5 Gebete am Tag, ohne Allah subhanahu wa ta'ala was beizugesellen. Daher, Allah azza wa jalla hat dich aus einem Grund erschaffen und der Grund ist, dass du ihn einzig und alleine anbetest. So wird gesagt in einem heiligen Hadith, in einem Hadith al-Qudsi. Al-Hadith al-Qudsi überliefert der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Allah in der sinngemäßen Bedeutung. Das ist nicht wie der Koran. Weil der Koran, du brauchst Wudu, um ihn anzufassen und so weiter. Du kannst den im Barakallahu fikum, im Gebet rezitieren. Aber al-Hadith al-Qudsi ist eben nicht so, dass du ihn im Gebet rezitieren kannst und dass du Wudu brauchst, um tayyib. Im Hadith al-Qudsi heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ibn Adam, khalaqtuka li ajli. O Sohn Adams, ich hab dich wegen mir erschaffen. Wa khalaqtu kulla shay li ajlik, fala tal'ab. Und ich habe alles erschaffen wegen dir, so spiele nicht. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sagen, bal khalaqana lina'buduhu wahda, la sharikala. Er hat uns erschaffen, damit wir ihn einzig und alleine anbeten und ihm nichts beizugesellen. Allahu Akbar. Das ist der Sinn deiner Schöpfung. Der Sinn deiner Schöpfung. Außerdem, wie kannst du jemand sein, der Besitz von Allah ist und der von der Versorgung Allah ist und der auf der Erde Allah ist und der die Nacht und den Tag genießt und der dein Herz schlagen lässt und der dich versorgt und der dir gibt und der subhanahu wa ta'ala dir die Himmel und die Erden erschaffen hat, und dann sündigst du ihn und verleugnest du ihn und kennst du ihn nicht, subhanallah. Manche haben mehr Interesse an Fußballspieler als an Allah subhanahu wa ta'ala und den gesamten sallallahu alaihi wa sallam und danach die Sahaba. Das geht nicht. Ein Lippenbekenntnis zu sagen, ich liebe Allah, reicht nicht. Das reicht nicht. Wenn ich dich frage, wer ist Allah, dann musst du wissen, wer Allah ist. Genauso, wenn ich zu dir sage, wer ist Allah, und du kannst mir nicht Allah beschreiben, und du sagst mir, ich liebe Allah. Ja, warum liebst du denn Allah? Dann sagst du mir, ich weiß nicht. Was für ein Muslim bist du? Wem betest du an? Wenn ich dich frage, wer ist dieser Fußballspieler so und so, dann wirst du mir sagen, er ist da geboren und er ist so groß und er spielte da und hat da verdient. Das heißt, diese Dunya hat mehr in deinem Herzen Platz gefunden als derjenige, der die Dunya und in ihr erschaffen hat. Der dir gegeben hat, was du liebst. Und der dir mehr gibt, als du denkst zu haben, wird dich so erschaffen, wie du bist. Wer hat dir diesen Verstand gegeben? Wer hat dir diese Schönheit gegeben? Wer lässt dein Herz schlagen? Denk doch mal darüber nach. Stell dir vor, Allah subhanahu wa ta'ala hätte dir dieses Herz, was du hast, dieses Herz, subhanallah, hätte er dir gegeben, dass du dich darum kümmerst. Ja'ani, dass du es immer schlagen lässt. Wenn du schneller läufst, muss das Herz schneller schlagen, weil es mehr Blut braucht. Und wenn du langsamer wirst, muss das Herz langsamer schlagen. Tayyib, ya Akhi, und wie willst du dann schlafen? Wie schläfst du? Du kannst nicht schlafen, wenn Allah sich nicht um deine Angelegenheiten kümmert. Und subhanallah, wenn das Herz etwas zu schnell schlägt und das auf einer Zeit, so schadet es deinen Organen. Das ist nur eine Sache. Wer hat dir diese schönen Augen gegeben, wo du alles sehen kannst? Besser als die beste HD-Qualität. Ich weiß nicht, ob es noch was Besseres gibt. Yani, der Schöpfer hat dies erschaffen und seine Schöpfung ist wunderschön. Und wie ist der Schöpfer selbst? Umar ibn al-Khattab sagt, Allah befiehlt nichts seinen Dienern, außer es ist gut für sie. Allahu Akbar, Allah, wenn er uns was befiehlt, dann befiehlt er es uns, weil es gut für uns ist. Und Umar ibn al-Khattab sagt, und Allah subhanahu wa ta'ala verbietet nichts seinen Dienern, außer es ist schlecht für sie. Schau mal wiederum für dich. Und wir wissen, dass von den Fundamenten des Islams ist, dass die Scharia kam, also die Scharia ist alles, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Das ist, hat auch mit dem Glauben, mit den Taten, mit dem Benehmen, egal was. Die Scharia ist nicht nur, wie alle denken, das ist Steinigung und so weiter. Diese Leute denken begrenzt. Die Scharia ist alles, was Allah herabgesandt hat. Die Scharia ist dein Wudu. Dein Wudu, ja Achi, was du machst, ist Scharia. Dein Gebet ist Scharia. Dein Tasbih ist Scharia. Dein Fasten ist Scharia. Ja Achi, dein Spenden ist Scharia. Und so weiter. Dein Iman ist Scharia. Dein Glaube. Denk nicht begrenzt, ja Achi. Versuche dich zu bilden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Dann sagt der Sheikh, وَرَزَقَنَا, und er versorgt uns. Ja, Ikhwan, er versorgt uns. Diese Erklärung natürlich, die wir hier machen, Alhamdulillah, ist jetzt keine Erklärung, die nur wissenschaftlich sozusagen Wort für Wort wird erklärt und khalas. Nein, wir wollen auch unseren Iman, bi'idhnillahi ta'ala, auch erziehen. Wir wollen das, was wir lernen, auch umsetzen und das spüren mit Allah subhanahu wa ta'ala's Erlaubnis. Wir wollen dieses Herz, das fast schon tot ist, wir wollen es wieder lebendig machen mit Allah subhanahu wa ta'ala's Erlaubnis. Möge Allah unsere Herz mit Iman füllen. Allah ist derjenige, der uns versorgt, subhanallah. Es gibt zwei Arten von Versorgung, mein Bruder. Es gibt die allgemeine Versorgung und das ist alles, was jeder bekommt, was er braucht für das Leben. Yani. Also Luft, Essen, Trinken, dein Herz schlägt, dein Blut geht durch die Adern, das Sehen und so weiter. Alles, was die Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala brauchen. Ob es ein Muslim oder ein Kafir ist, ein Djinn oder ein Engel ist, ein Tier oder ob es die Pflanzen sind. Egal was, das ist die allgemeine Versorgung, yani das, was man benötigt. Dann gibt es die spezielle Versorgung. Was ist die spezielle Versorgung? Die spezielle Versorgung ist der Iman. Der Iman. Die nützlichen Taten. Tayyib. Das nützliche islamische Wissen. Das, was du brauchst in deiner Religion. Und Allah Azza wa Jal gibt diese Religion und diesen Iman nur besonderen Leuten. Nur den Leuten, denen er sich erbarmen will. Nur den Leuten, die er liebt. Allah sagt, und keiner Seele ist es erlaubt zu glauben, außer mit der Erlaubnis Allahs. Und du gehörst zu ihnen. Mögen wir von ihnen sein. Daher, die Versorgung sind zwei. Und dann sagt er, rahimahullah, und er ließ uns nicht einfach ohne Führung. Er ließ uns nicht einfach so, ohne Führung. Nein, vielmehr hat er uns einen Gesandten geschickt. Ich habe euch gesagt, Allah hat uns erschaffen mit einem Sinn. Und Allah hat den Koran herabgesandt. Und das heißt, Allah will was von uns. Er befiehlt uns und verbietet uns. Er sandte uns einen Gesandten. Wer ihm gehorcht, geht in das Paradies. Und wer ihm nicht gehorcht, geht in die Hölle. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla sagt so oft im Koran. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, das sind die Erfolgreichen. Und gehorcht Allah und seinem Gesandten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, jeder von meiner Umma wird ins Paradies eintreten, außer diejenigen, die es ablehnen. Jeder von der Umma wird ins Paradies eingehen. Außer diejenigen, die es ablehnen. Die Sahaba werden jetzt den Propheten fragen, was wir uns fragen. Wer lehnt es ab, ins Paradies einzugehen, ja Rasulullah? So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diejenigen, die mir gehorchen, gehen ins Paradies. Und diejenigen, die mir nicht gehorchen, die haben es abgelehnt. Was heißt diejenigen, die mir gehorchen? Das heißt, diejenigen, die genauso glauben wie ich, handeln wie ich, bis sie sterben auf den Islam. Und dies alleine für Allah subhanahu wa ta'ala, die werden ins Paradies eingehen. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht und Allah fürchtet, Angst vor ihm hat und sich vor ihm sieht, das heißt, yani, Taqwa gemäß Handeln heißt, dass er die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala durchführt und die Verbote von Allah subhanahu wa ta'ala unterlässt. Er stellt eine Mauer dazwischen, zwischen sich und den Verboten und praktiziert die Gebote. Diejenigen werden die Erfolgreichen sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt an diejenigen, die Allah und seinem Gesandten gehorchen, so sagt Allah, und diejenigen, die Allah oder der Allah und seinem Gesandten gehorcht, sie werden mit denen sein, denen Allah seine Gnade erwiesen hat. Wer sind sie, Allah? Propheten, die Besten. Dann die Wahrhaftigen. Dann die Märtyrer und dann die Rechtschaffenen. Allah hat die Gnade auf sie erwiesen und sie werden im Paradies sein mit diesen Menschen. Nicht nur, Allah sagt, das sind gute Gefährte. Möge Allah uns von denen sein lassen, die diese Gefährten haben und diesen Weg einschlagen. Barakallahu fikum. Und diese Ayats sind einige von vielen Ayats. Deswegen, wem gehorcht man? Allah und seinem Gesandten. Wer ist der Gesandte, dem man gehorcht? Dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich glaube, das ist mehr als deutlich. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wir haben zu euch einen Gesandten als Zeugen über euch gesandt. So wie wir zu Pharaon einen Gesandten sandten, es widersetzte sich Pharaon dem Gesandten, da ergriffen wir ihn mit hartem Griff. Seine Strafe, Jahannam. Deswegen, es gibt nur zwei Wege. Die Frage ist nur, welchen wählst du? Möge Allah uns den Weg des Paradieses, den Weg der Glückseligkeit wählen lassen. Dann sagt er, das war der erste Grundsatz. Der zweite Grundsatz, er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht zufrieden, dass man ihm was beigesellt in der Anbetung. Weder ein nahestehender Engel noch ein Prophet, den Allah gesandt hat. Der Beweis ist die Aussage Allahs des Erhabenen. Und die Gebetsstätten sind ja Allahs alleine. So ruft mit Allah keinen anderen an. Oder ruft neben Allah niemanden an. Suratul Jinn. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von dir, dass du ihn einzig und alleine anbetest und ihm nichts beigesetzt. Ash-Shirk. Ash-Shirk, barakallahu fikum. Was ist Ash-Shirk? Dass du Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesetzt in seiner Rububiyya oder Uluhiyya oder in seinen Namen und Eigenschaften oder in zwei Teile oder in drei Teile. Wenn du eins von diesen Rechten Allahs jemanden anderen zuschreibst, was speziell für Allah ist, so hast du Allah was beigesellt. Und wir reden immer von dem großen Schirk. Ya'ni, wenn du sagst, oder sagen wir zum Beispiel Tawhid al-Rububiyya, der Schirk in Tawhid al-Rububiyya. Wir sagen, Allah ist der Schöpfer, der Verwalter, der Lenker aller Angelegenheiten. Er subhanahu wa ta'ala lässt leben und sterben. Sag oder nicht? Jetzt kommst du und sagst, mein Scheich verwaltet die Himmel und die Erde. Da hast du Schirk in seiner Rububiyya begangen. Oder wenn jemand sagt, ich bin die Person, oder er glaubt, dass eine Person den Regen bringt. Das ist Schirk in der Rububiyya. Und der Schirk in der Uluhiyya, das eine war der Schirk in den Taten Allahs, in der Herrschaft Allahs subhanahu wa ta'ala. Und der Schirk in der Uluhiyya ist der Schirk in der Ibadah, dass du Sujud machst zu einem anderen außer Allah oder Ruku' zu einem anderen außer Allah und so weiter. Dass du deine Ibadah oder eine Ibadah einen anderen widmest außer Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, jemand kommt und macht Sujud zu einem Grab oder Sujud zu einer Götze, egal wie. Er macht einen Sujud oder einen Ruku'. Ob er das wissend oder unwissend macht, er ist Muschrik, er ist raus. Und wenn er so stirbt und nicht bereut und in Islam zurückkehrt, ist er ewig in der Hölle. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah verzeiht es nicht, dass man ihm was beigesellt, doch verzeiht er, was darunter ist. Allah sagt nicht, Allah verzeiht nur denjenigen, der es wissend macht. Allah spricht allgemein. Jemand, der den Schirk macht, Allah verzeiht ihn nicht, ob er es wissend oder unwissend macht. Und hier geht es an allererster Stelle um den großen Schirk. Aber einige Gelehrte haben gesagt, auch der kleine Schirk. Aber der kleine Schirk ist nicht wie der große. Der kleine, du bleibst Muslim. Und du wirst nicht ewig in die Hölle kommen, aber du hast es verdient, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich straft. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam sagt, Allah ist mit euch mit drei Dingen zufrieden. Dass ihr ihn einzig und alleine anbetet und ihm nichts beigesellt. Weil das ist das Recht Allahs. Derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt, ist ein Mushrik, ist ein Ungerechter. Warum sagt Allah, dass der Schirk das gewaltigste Unrecht ist? Denn Allah sagt, Inna shirka la dhulmun azim. Der Schirk ist das gewaltigste Unrecht. Und dass die Mushrikin Zalimun sind, Ungerechte. Warum? Weil das Unrecht, Brüder, ihr müsst verstehen, was ist Unrecht? Unrecht ist, dass du eine Sache dahin tust, wo sie nicht hingehört. Oder ein Recht jemanden anderes gibst, was eigentlich dieser Person gehört. Die Ibadah, Die Anbetung ist das Recht Allahs. Und dann kommst du, o Miskin, den Allah erschaffen hat, und bringst dieses Recht Allahs zu einem anderen. Mit anderen Worten, anstatt dass du Allah anbetest, was ja sein Recht ist, betest du einen anderen an. Ja, und das ist der Zulm. Und deswegen nennt Allah subhanahu wa ta'ala den Schirk Zulm und die Mushrikin Zalimun, Ungerechte. Tayyib. Wir haben gesagt, der Schirk in Tawhid al-Ibada. Und dann gibt es den Schirk in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, dass du eine spezielle Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala selbst gebührt, einem anderen zuschreibst. Wa'iyadu billahi jalla fi'ula. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Wir stoppen, insha'Allah ta'ala, hier. Und wir machen dann nächstes Mal weiter. Möge Allah mit uns und euch zufrieden sein. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم